Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, 3. Kapitel, Verse 16 bis 21. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Unsere Erlösung, worauf es ankommt. In dem heutigen Bibelvers haben wir gelesen und gehört, worauf es ankommt, was nun unsere Erlösung anbelangt. Jesus' Worte zeigen auf ihn selbst als unseren Erlöser und wir denken manchmal daran, dass oder haben die Idee, dass wir dass uns der Herrgott in die Hölle schickt. Dieser Text zeigt aber, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir das selber tun, wie wir in Vers 18 ja lesen. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist also die Wahrheit, die uns die Bibel erläutert und erklärt. Und es ist also nicht der Herrgott, der uns in die Hölle schickt, sondern es sind Menschen selber, die nicht an Jesus Christus glauben. Und so ist also unsere Einladung hier, dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser empfangen, mit in Reue, uns von unserer Sünde abwenden und uns ihm zuwenden. Und dieses müssen wir nur einmal tun und wir sind für alle Ewigkeit erlöst und können in einer persönlichen Beziehung mit ihm unser tagtägliches Leben begehen und seinem Weg folgen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese Einsicht hier aus dem Johannesevangelium und danken dir, dass du es uns einfach gemacht hast zu verstehen, worauf es ankommt und dass wir in Reue reuige Sünder zu dir kommen, unsere Reue anerkennen und durch dich unsere Erlösung erfahren. Darauf kommt es an. Alles andere ist nicht wichtig. Wir danken dir für dein Wort und du bist das Wort. Und wir sprechen dies in deinem heiligen Namen, in Jesus Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.